Land. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Barcelona, Fun City Blues. 4 Wochen dauert jetzt schon der blutige Krieg zwischen Israel und der Hamas. 8000 tote Palästinenser, 1400 tote Israelis. Das ist die traurige, vorläufige Bilanz. Massaker folgt auf Massaker. Ich gehe zum Radio, durchquere die halbe Stadt und staune immer wieder, wie viele Touristen jetzt im Herbst hier herumlaufen. Der Ganzjahrestourismus, irre. Dabei herrscht seit langem schon Wasserknappheit. Die Stadt Barcelona wird jetzt das Wasser rationieren müssen. Die Meldung ist draußen. Aber die Touristen duschen 3-mal am Tag. Sie kommen zu Millionen. Und es ist kein Ende abzusehen. Im Gegenteil, der Flughafen wird erweitert. Neue Touristenmassen aus den USA und aus Hinterasien werden herangekarrt. Barcelona, Fun City Blues. Kommen zur Plaza San Jaume. Vor dem Rathaus hängt keine Fahne, kein Protestplakat, kein Mahnbanner an der Fassade. Unter Ada Colau wäre das nicht denkbar gewesen, angesichts der zahllosen Kriege, Katastrophen und Ungerechtigkeiten weltweit. Aber andere Zeiten. Barcelona. Endlich etwas Herbststimmung, leicht kühle Luft. Im katalanischen Radio wird jeden Tag Regen angesagt. Dabei fällt er manchmal kurz und wenig. Es ist kurz vor 1 Uhr im Zentrum der Stadt, 17 Grad. Schlendere die Carrer Ferran hinab in Richtung Rambla. Auf meinem Kalenderblatt ist heute ein Zitat der Anarchistin Emma Goldman zu lesen. Alle Kriege sind Kriege zwischen Dieben, die selber zum Kämpfen zu feige sind. Und die deshalb junge Männer auf der ganzen Welt dazu anstacheln, für sie zu kämpfen. Es steht auf Katalanisch. Totes les guerres son guerres entre lladres, massa covards, per jutar, que induixen els homes joves de tot el món a fer la lluita per ells. Emma Goldman. Barcelona, Fun City Blues. Asiatische Fahrradboten sausen durch die Menschenmengen in den Fußgängerzonen. Eine dänische Familie auf Leihfahrrädern temmelt durch die Gassen. Barcelona, Fun City Blues. Pedro Sánchez, so lese ich gerade an den Kiosken, übergibt die strategische Infrastruktur Spaniens an die Separatistenführer von Junts. Im Gegenzug werden sie ihn zum Präsidenten wählen. Fun City Blues. Weltweit brechen alte Konflikte los. Aserbaidschan marschiert in Nagorno-Karabach ein und nimmt ethnische Säuberungen vor. Eine Säuberung historischen Ausmaßes findet statt. Keine Empörungsschreie zu hören von Seiten des Freien Westens gegen Aserbaidschans Diktator Ilhan Atiyev, den man braucht, um sein Gas und Öl zu kriegen. Was im Donbass das Schrecklichste überhaupt ist, wird im Berg Karabach einfach übersehen. Und nebenbei marschieren die USA in Haiti ein. Niemand spricht davon, niemand protestiert. Hochlebe niemand. Niemand ist der wahre Menschenrechtsapostel des Freien Westens. An der Bushaltestelle Ecke Passage-Compagne ein Plakat im Leuchtkasten. Libre steht in Großbuchstaben unter einem hübschen Mädchengesicht, darunter Yves Saint Laurent. Das heißt, mit Yves Saint Laurent wird man frei. Eine Parfümwerbung. Libre, frei. Ein Versprechen? Ein Versprechen, das ein Filmsternchen macht. Ein Obdachloser zieht mit seinem Karren daran vorbei. Barcelona, Fun City Blues, willkommen im Niemandsland. Es ist Montag, der 6. November 2023. Herbststimmung hier in der Fun City. Mein Name ist Detlef Jeskatz. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung von 13 bis 15 Uhr hier auf 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. Yo! Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Zum Thema, welches Massaker ist uns am wichtigsten, das klingt schon mal zynisch, schreibt Herr Tim Kühn, In der Taz am heutigen 1. November folgendes. Das sich derzeit aufdrängende Thema ist natürlich der Nahostkonflikt. Genauer, dessen jüngste Eskalation nach den schreckenserregenden Massakern der Hamas und der darauf folgenden israelischen Bombardierung Gazas mit tausenden Toten. Widerlich war es anzusehen, wie sich die Rechten in Deutschland in einem durchschaubaren Manöver zu Vorkämpferinnen gegen den Antisemitismus aufspielten, indem sie massiv antimuslimischen Rassismus bedienen. Ein ohrenbetäubendes Schweigen. Genug Anlässe, einen wütenden Text zu schreiben, sagt der Autor, gibt es also. Wo aber sind die Demo-Termine, die anzukündigen, eine Unterstützung progressiver Zwecke wäre? Es sollte Mut machen, an dieser Stelle Veranstaltungen ankündigen zu können, die sich gegen den Krieg und die Terrorherrschaft der Hamas, gegen Netanyahu und für die Befreiung aller verschleppten Geiseln einsetzten. Es sollte stolz machen, wie konsequent und mutig sich das eigene politische Lager in diesen schlimmen Zeiten gegen die Besatzung und die Bomben auf Gaza, aber auch gegen den in Deutschland und weltweit grassierenden mörderischen Judenhass stellt. Doch diese Veranstaltungen, diese politische Linke gibt es nicht. Stattdessen ist auf allen Seiten das Schweigen über die zivilen Opfer der jeweils anderen ohrenbetäubend laut. Auch die nächste große pro-palästinensische Demonstration, die am Samstag, den 4.11. um 14 Uhr am Neptunbrunnen stattfinden soll, schafft es nicht, im Aufruf die am 7. Oktober für ihr Jüdischsein getöteten Menschen zu erwähnen, obwohl auch jüdische Gruppen zu den Initiatoren und Initiatorinnen gehören. Und auch Islamisten wird im Aufruf nicht eindeutig klargemacht, dass sie auf dem Protest nichts zu suchen haben. Dabei ist mit Islamisten für die Befreiung Palästinas zu demonstrieren ähnlich dämlich, wie mit Nazis für Redefreiheit auf die Straße zu gehen. Warum schaffen es linke, pro-palästinensische Gruppen nicht, neben der israelischen Regierung auch der Hamas den Kampf anzusagen oder wenigstens die niedergemetzelten Zivilistinnen und Zivilistinnen in Israel zu betrauern? Warum wird auf Kundgebungen in Solidarität mit Israel, die derzeit ohnehin sehr selten stattfinden und noch seltener von Linken organisiert werden, die bedingungslose Unterstützung der israelischen Regierung zur deutschen Staatsräson erklärt? Dennoch, die Kritik am Umgang der deutschen Polizei mit Palästinenser und Palästinenserinnen, deren Leid, Trauer und Wut öffentlich ausgedrückt werden dürfen muss, ist ein berechtigtes Anliegen. Zu begrüßen ist deshalb, dass solidarische Anwältinnen von Repression betroffenen Jugendlichen kostenlose Rechtsberatung anbieten. Um sich aufzuraffen, muss sich die politische Linke vor allem von der Verwirrung befreien, dass Antirassismus und der Kampf gegen Antisemitismus in einem Widerspruch zueinander stehen würden. Geschaffen wird dieses Denken von Rassisten wie Friedrich Merz, der mit Forderungen wie Gesinnungstests für Einbürgerungen nur seine eigene Geschichtsvergessenheit entblößt. Merz wäre gut mit einer Auffrischung beraten, warum Antisemitismus eben kein importiertes Phänomen ist. Ein Wort, das nebenbei bemerkt, migrierende Menschen und ihre Überzeugungen mit Waren, also mit Dingen, gleichsetzt. Eine Möglichkeit hierfür bietet der vom VVN BDA organisierte Stadtrundgang. Das ist der Verein der Verfolgten des Nazi-Regimes zum antisemitischen Pogrom im Scheunenviertel nördlich des Alexanderplatzes vor 100 Jahren. Schon 1923 entlud sich hier der gewaltvolle deutsche Antisemitismus. Für die Teilnahme am Spaziergang zu zentralen Orten des Pogroms mit einem Historiker des Jüdischen Museums bittet der VVN BDA um eine Spende. Thank you. Ich stehe auf Feuer. Und ich stehe auf Rauch. Ich stehe auf Rauch. Ich stehe auf Krach. Und ich stehe auf Steine. Ich glaube an nichts, außer an dich und mich. Ich brauche kein Buch, das mir sagt, was wichtig ist. Ich glaube an nichts, außer an dich und mich. Kein Gott, kein Staat, nur du. Kein Gott, kein Staat, nur du. Wir brauchen nur Licht, doch ich glaube an nichts, außer an dich. Ohne Schuld, ohne Sühne, vor dem jüngsten Gericht. Doch ich glaube an nichts, außer an dich. Ich brauche kein Buch, das mir sagt, was richtig ist. Ich glaube an mal auf die CSU gehört. Ich hab gesündigt, ein Leben lang haram. Muslime, Juden, Christen, alle haben mich gewarnt. Ich bezahl den Fehler teuer, wie prophezeit. Brate ich im Fegefeuer jetzt für alle Ewigkeit. Ich werde ausgepeitscht, gefedert und geteert. Aber das war's auf jeden Fall wert. Contrabanda FM 91.4. Una radio lliure en un món poc lliure. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 265. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. ¡Queda declarado el estado de guerra en Salamanca! ¡Y con ayuda de Dios! ¡Histórico! Die Kriege nach dem Krieg. Vierter Teil. Francos Volksgemeinschaft. Hier ist die Flamme des Verstandes nur eine vage Erinnerung, eine verlorene Geschichte. Agustí Bartra, Tercera Elegía. Hier drinnen gehört euch nichts, Aufseher des Cortsgefängnisses in Barcelona, 1942. Den rechtsfreien Raum des Lagers und des totalen Krieges gab es auch in Spanien. Auch der Vater von Francisco Bosch starb 1942 als politischer Gefangener. Die Frankisten wollten Spanien zum Bestandteil der von den Nazis angestrebten neuen Ordnung machen und durch die brutale Ausgrenzung bestimmter Gruppen in eine monolithische Gemeinschaft verwandeln. Die Ausgegrenzten waren im weitesten Sinne die besiegten Anhänger der Republik, die das Land nicht verlassen konnten, die Arbeiter in den Städten, die besitzlose Landbevölkerung, die regionalen Nationalisten, liberale Akademiker und Freiberufler und die neuen Frauen. Gruppen also, die das System politisch, kulturell oder in seinen ökonomischen Strukturen in Frage gestellt hatten. Für das Franco-Regime waren sie allesamt Rote, die als rechtlos galten, nachdem man sie zuvor aus der Nation ausgestoßen hatte. Zehntausende von Republikanern wurden hingerichtet, in Massenprozessen von Militärgerichten zum Tode verurteilt. Hunderttausende Männer, Frauen und Kinder wurden interniert, mussten in den allgegenwärtigen Einrichtungen des frankistischen Strafvollzugs ihr Dasein fristen, in Besserungsanstalten und Gefängnissen, Konzentrations- und Arbeitslagern. Diese Lager wurden von Militäreinheiten organisiert und kontrolliert, die sich selbst als Besatzungsarmee bezeichneten, und die Internierten mussten brutale Umerziehungsmaßnahmen über sich ergehen lassen. Zehntausende von ihnen wurden täglich misshandelt und erniedrigt. In manchen Fällen wurde sogar noch mehr Druck ausgeübt. Mathilde Landa, eine frühere politische Aktivistin, deren Todesurteil 1939 in eine lebenslange Haft umgewandelt wurde, nutzte ihre juristischen Erfahrungen, um ihren Mitgefangenen Beistand zu leisten. Da sie berühmt und eine gebildete Frau aus guter Familie war, galt sie nach den Prinzipien des Regimes als besserungsfähig. Die Frankisten wollten sie deshalb unbedingt dazu bringen, ihre politischen Ansichten zu widerrufen, sich taufen zu lassen und zu beichten. Man versprach ihr als Gegenleistung für einen öffentlichen Widerruf sogar die Freiheit. Als dies alles nichts nützte, wurde Landa mehrmals und jedes Mal länger in Isolationshaft gehalten. Nachdem man sie von Madrid in das Frauengefängnis von Palma de Mallorca verlegt hatte, stürzte Mathilda Landa am 26. September 1942, möglicherweise in Selbstmordabsicht, in der dortigen Haftanstalt aus einem Fenster. Zu den Opfern der frankistischen Weltanschauung gehörten aber auch die sogenannten verlorenen Kinder, Säuglinge und Kleinkinder, die man ihren internierten Müttern weggenommen und unter anderem Namen regimetreuen Familien zur Adoption übergeben hatte. Viele tausend Arbeiterkinder wurden aber auch in staatlichen Einrichtungen untergebracht, weil ihre republikanischen Familien, nach Auffassung der Behörden, untauglich waren, sie selbst zu erziehen. Das Franco-Regime sprach in diesem Zusammenhang vom Schutz Minderjähriger. Allerdings war dieser Schutzgedanke aufs Engste mit den Straf- und Säuberungsvorstellungen des Regimes verknüpft. In der Theorie galt die Bestrafung den Eltern, während die Kinder selbst angeblich erlöst bzw. rehabilitiert wurden. Doch in Wahrheit war das Aufsichtspersonal, dem die Kinder überantwortet wurden, vor allem kirchliche, aber auch weltliche Betreuer, häufig fest davon überzeugt, dass die Kinder die Sünden ihrer Väter zu sühnen hätten. Gleichzeitig wurde ihnen aber auch immer wieder eingebläut, dass auch sie unverbesserlich seien. Deshalb wurden sie in den staatlichen Einrichtungen, in die man sie eingewiesen hatte, häufig von den übrigen Kindern abgesondert und sowohl körperlich als auch seelisch misshandelt. Ein Mann, der in seiner Kindheit in den frühen 40er Jahren sowohl ein NS-Konzentrationslager als auch eine frankistische Besserungsanstalt in Barcelona zu überstehen hatte, hat später beide Einrichtungen als strukturell weitgehend identische Fabriken der Entmenschlichung bezeichnet. Ein anderer Mann, der als sogenanntes verlorenes Kind ebenfalls in einer solchen frankistischen Einrichtung festgehalten worden war, hat im Alter von 70 Jahren in einem Fernsehinterview berichtet, dass sein wahres Selbst in jener Zeit der Internierung gestorben sei. Sein Ausspruch weckt die unheimliche Vorstellung von jemandem, der aus dem Konzentrationslager wie aus dem Reich der Toten zurückkehrt. Oder, wie Jorge Semprún bemerkt hat, man kehrte nicht aus den Lagern zurück, es sei denn als Gespenst. Auch im Spanien der 40er Jahre galt die Arbeit als ein Weg, Schuld zu sühnen. Zahllose republikanische Häftlinge wurden deshalb zur Zwangsarbeit verurteilt. 20.000 von ihnen mussten die unterirdische Basilika Valle de los Caídos, Tal der Gefallenen, zur Erinnerung an Francos siegreichen Kreuzzug und den Sieg im Bürgerkrieg als künstliche Höhle in den nackten Fels graben. Republikanische Arbeitstrupps wurden aber auch von der Armee eingesetzt und von Privatunternehmen angefordert. Die staatliche Behörde, die für die Beaufsichtigung der Zwangsarbeiter zuständig war, wurde als ein Komitee zur Abbüßung von Gefängnisstrafen durch Arbeit bezeichnet. Die katholische Vorstellung von Buße und Sühneleistung durch Leid ermöglichte so die gnadenlose ökonomische Ausbeutung. Die härtesten Strafmaßnahmen verfügte das Regime gegen die Arbeiter in den Städten, die treuesten Anhänger der Republik überhaupt, die nach der Niederlage in die Knie gezwungen wurden. Ob die Republik im Falle eines Sieges trotz der harten wirtschaftlichen Konsequenzen des Wiederaufbaus weiterhin auf die Unterstützung der Arbeiter hätte rechnen können, ist schwer zu beurteilen. Klar ist jedoch, dass das Franco-Regime sich mit diesem Problem überhaupt nicht konfrontiert sah. Denn es schloss eine riesige Zahl von Arbeitern in Stadt und Land von vornherein aus der Volksgemeinschaft aus und konnte sie deshalb nach eigenem Rechtsverständnis im Namen der nationalen Wiedergeburt ökonomisch ausbeuten. Die so gerechtfertigten Hungerlöhne trugen entscheidend dazu bei, dass die Banken, die Industrie und die Großgrundbesitzer in den 40er Jahren immense Profite anhäuften. Auch der Wirtschaftsaufschwung der 60er Jahre war zu einem großen Teil dieser Politik der Repression geschuldet, garantierte sie doch genau jene Stabilität, die Spanien für ausländische Investoren so attraktiv zu machen schien. Die Ausgrenzung aus der frankistischen Gesellschaft war jedoch nicht klassenspezifisch. Auch der Beamtenapparat, insbesondere aber die Universitäten und Schulen, wurden in großem Umfang gesäubert, sodass sich beträchtliche Teile der gut ausgebildeten Mittelschichten ebenfalls ins Abseits gedrängt sahen. Bestimmte Formen der kulturellen Unterdrückung trafen vor allem das Baskenland, noch mehr aber Katalonien, wo es politische Massenbewegungen gewagt hatten, die Idee der Vorherrschaft des ultrazentralistischen kastilianisierten Staates in Frage zu stellen. Eine Zeit lang wurde die Verwendung der baskischen und der katalanischen Sprache sogar verboten und insgesamt wurde über ein Viertel der auf spanischem Staatsgebiet tätigen Lehrer ein vollständiges Berufsverbot verhängt. Zahlreiche Anhänger der Republik wurden in eine Art inneres Exil gezwungen, ihre Kinder vom Hochschulstudium ausgeschlossen. Um nur ein Beispiel anzuführen, obwohl Magdalena Maes aus einer wohlhabenden Familie in Zamora stammte, durfte sie weder studieren noch den von ihr angestrebten Beruf der Journalistin ausüben, und zwar aus einem einzigen Grund. Sie war die Nichte von Amparo Barallón, die, wie im zweiten Kapitel erwähnt, im Oktober 1936 von Franco-Anhängern erschossen worden war. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 265, eine Niemandslandproduktion 2023. Literaturhinweis: Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham, ins Deutsche übersetzt von Susanne Lenz. Erschienen 2008 im Philipp Reclam Verlag GmbH & Co. Stuttgart. No pasarán. Pasaremos. Draußen brennt Farben bunter. Ich glaub, hier geht die Welt unter. Du meinst, am Ende wird alles gut. Dann muss das wohl das Ende sein. Kummer singt seinen letzten Song. Du rauchst wieder mal auf dem Balkon und schaust die Sonne an, die du nicht sehen kannst, schon seit Jahren. Komm, lass uns auf die Straße gehen. Not in our names, nicht in unseren Namen. 400 Verhaftete der jüdischen Organisation Jewish Voice for Peace. 2000 Menschen protestierten am Freitag vergangener Woche im Zentralbahnhof von New York, New York City's Grand Central Station. Sie forderten Waffenstillstand, Ceasefire, sofort. Bemerkenswert, die Organisatoren der Protestaktion sind New Yorker Juden, die sich gegen die massiven Bombardierungen des Gazastreifens durch Israels Armee aussprechen. Never again for anyone, nie wieder für niemanden. Eine alte Dame fordert, verhaftet zu werden. Die Szenen sind wirklich herzerschütternd, die man im großen Central Station Bahnhof in New York City sieht. Ich habe hier ungeschnitten ein paar Szenen aus dem Report von Democracy Now! Von Amy Goodman laufen und wir hören dann auch die Stimme der Journalistin Amy Goodman von Democracy Now!, dem Fernsehsender, dem freien Fernsehsender in den USA, gesponsert unter anderem von Leuten wie Noam Chomsky. sorts of mass killings of civilian areas, mass bombings of civilian areas are illegal and immoral. The United States should be leading to call for a ceasefire now. I've never been prouder of the 18 Congress persons who have called for a ceasefire now, and I'm calling on President Biden and Senator Schumer and my assembly person, Nadler. Please, please, these are not Jewish values. It is not a Jewish value to be dropping bombs on children, killing children and their families. I am a state senator. Dieser Mann, ein Arzt und Wissenschaftler aus der jüdischen Gemeinde in New York, fordert Präsident Biden auf und bittet die Verantwortlichen, aufzuhören, Bomben auf Zivilisten, auf Kinder zu werfen. Dies sei kein jüdischer Wert. Man verteidige damit keinen einzigen jüdischen Wert. Ein sofortiger Waffenstillstand wird gefordert. Ceasefire. Let go your cane. One second. Can you let go of your cane for a second? I let go of my cane. I'll give it right back to you. I'll give it right back. That there's a ceasefire, that people stop killing each other. We have to stop killing each other. We can't, we won't get rid of Hamas. We won't get rid of an idea. We might get rid of the organization. We might get rid of all of the people in Gaza. All of the Palestinians might be killed, but the idea won't die. Freedom won't die. Voices from the historic Jewish Voice for Peace protest on Friday that shut down Grand Central Station in New York City. Protesters were calling for a ceasefire in Gaza. About 400 people were arrested in what's believed to be the largest sit-in protest New York has seen in over two decades. Also, wie gesagt, über 400 Verhaftete bei dieser Protestaktion von der Organisation Jewish Voices for Peace, jüdische Stimmen für Frieden. Und Amy Goodman sagt hier, dass es eine der größten Protestaktionen in den letzten 20 Jahren in New York City war. We are fighting a war against Russia and not against each other. Wissen Sie, dass man da einfach nur die Schnauze halten muss? Kannst es dir nicht vorstellen, dann lass es dir von irgendjemand mit dem Hammer in dein Gehirn eindämmern. Niemandsland. Du bist, was du hörst. Die modernste Haubitze weltweit und hat ganz spezielle Fähigkeiten. Die Panzerhaubitze 2000, das Geschütz der Artillerietruppe. Hier die wichtigsten Fakten. We are fighting a war against Russia and not against each other. Die Panzerhaubitze unterstützt mit ihrem Artilleriefeuer den Feuerkampf der Kampftruppen. Sie ist hochbeweglich, flexibel einsetzbar und schnell genug, um mit den Panzerverbänden Schritt zu halten. Ihr 1000 PS starker Dieselmotor beschleunigt die Panzerhaubitze auf bis zu 60 km pro Stunde. Sie kann aus ihrer Stellung heraus feuern und anschließend rasch die Stellung wechseln, um feindlichem Gegenfeuer zu entgehen. Shoot and scoot, also feuern und weg. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Estáis escuchando Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Hier ist Radio Wissen. Es ist ein Wettlauf um Reichweite und Sendemasten. Das frühe Radio erreicht Millionen Menschen. Ein modernes Massenmedium, das verzaubert und verführt. Hoffnung und Krise, Aufklärung, Illusion und Propaganda. All das vermischt sich in den Anfängen des Rundfunks. Meine lieben kleinen und großen Freunde. Hallo, hallo, ihr Radio, das macht die Menschen lieb. Seit rund 100 Jahren tönt in Deutschland das Radio. Zerstreuung, Unterhaltung, Information. Das gab es schon von Anfang an. Doch schnell kann man über das heitere Trällern vergessen, wie besonders das Radio war, als es entstanden ist. Zwischen Weltkriegen und Revolutionen geboren, ist es das erste wirkliche Massenmedium. Plötzlich lauschen Millionen Ohren den Stimmen am Mikrofon. Das Radio bezaubert die Massen, es agitiert und verführt sie. Kaum tragen die elektromagnetischen Wellen die menschliche Stimme, da beginnt schon ein Kampf im Äther. Zwischen Klassen, Ideologien und Nationen. Am Montagabend, den 29. Oktober 1923, ist davon noch wenig zu spüren, als um 8 Uhr abends die erste Rundfunksendung in Deutschland ihren Betrieb aufnimmt. Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus, auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungs-Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. So klingen die ersten Sekunden der Funkstunde, die von nun an vom Dachgeschoss der Berliner Schallplattenfirma Vox gesendet wird. Es ertönt Beethoven, Tschaikowski und das Deutschlandlied. Noch ist das Programm spärlich. Einen Monat nach Sendestart gibt es gerade einmal 500 gebührenpflichtig registrierte Hörer. In anderen Ländern ist man damals schon weiter. Vorreiter ist Amerika, wo es zu dieser Zeit schon ein ganzes Rundfunksystem mit rund 500 Sendern, über 1 Million Hörern und einem Komplettprogramm gibt, samt Nachrichten, Wetterbericht, Tanzmusik und Kindersendungen. Auch in Großbritannien wird schon seit 1922 regelmäßig Programm gesendet. In Deutschland hingegen hakt es noch. Es liegt, wie so oft, an der Bürokratie. Die will den Rundfunk nicht allein der Funkindustrie überlassen. Im Innenministerium der Weimarer Republik ahnt man bereits, welches propagandistische Potenzial im Rundfunk steckt. Deutschland versinkt zu dieser Zeit im politischen Chaos. Im Geburtsjahr des Deutschen Rundfunks muss sich die Regierung gegen Aufstände und Revolten in Bayern, Sachsen, Thüringen und Hamburg behaupten. Radioprogramm gibt es unter solchen Umständen nur mit Staatsbeteiligung. Als Joint Venture, in dem die Funkindustrie die Sender baut und die Reichsregierung das Programm kontrolliert, vor allem im Bereich der Nachrichten. Nach außen gibt sich der junge Rundfunk in der Weimarer Republik betont unpolitisch und überparteilich. Mäßigung ist das Gebot der Stunde. Es läuft Jazz und Swing, ebenso wie Volkstänze, Operetten und klassische Sinfoniekonzerte. Neben Hörspielen und Funkgymnastik gibt es Bildungs- und Belehrungsprogramm für nahezu alle Berufsgruppen. Von Beamten, Ärzten und Juristen über Landwirte und Hausfrauen bis zu Arbeitslosen. Das Selbstbild des Rundfunks ist die drahtlose Volkshochschule, die bald auf 9 regionalen Sendern und der reichsweiten Deutschen Welle zu empfangen ist. Doch frei ist der Rundfunk in Deutschland damals nicht. Die Sender beziehen die Nachrichten von einer staatlichen Gesellschaft mit Regierungsvertretern und Abgeordneten im Aufsichtsrat. In sogenannten Überwachungsausschüssen und Kulturbeiräten sitzen Zensoren, die die Manuskripte redigieren und unliebsame Inhalte streichen, bevor sie über den Äther gehen dürfen. Im Zweifel können sie sogar ganze Sendungen absetzen. Während viele Sender nach rechts kaum Berührungsängste haben, sind Gewerkschaftler und die KPD nie im Radio zu hören. Das missfällt damals vor allem den Arbeitern in den Großstädten, die sich im bürgerlichen Rundfunk nicht richtig wiederfinden. Und sich ihn auch nicht leisten können. Als Hörer muss man sich registrieren für anfangs 350 Milliarden Papiermark. Selbst inmitten der Hyperinflation eine astronomische Summe, die für einfache Leute unerschwinglich ist. Ganz zu schweigen von den horrenden Kosten für einen Radioapparat. Mit meinem alten Radio bin schon lang ich nicht mehr froh. Und ich dachte hin und her, wie das wohl zu enden wäre. Denn ein großer, schöner, neuer Apparat ist mir zu teuer. Und weil ich ein Bastler bin, setze ich mich gleich selber hin. Doch Radio wollen alle hören, zur Not auch schwarz. Viele haben als Funker im Ersten Weltkrieg schon Erfahrungen mit den Ätherwellen gesammelt. Mit einem Kristalldetektor, den richtigen Schaltplänen und Einzelteilen können Sie sich ein einfaches Kopfhörerradio selber bauen. Schwarz hören ist zwar strengstens verboten, aber in der Anfangszeit des Radios ein Massenphänomen. Funkfreunde und Radioamateure schließen sich zu Tausenden in lokale Clubs zusammen. Sie basteln, tauschen sich aus und hören gemeinsam Programm. So entsteht parallel zu den großen Sendegesellschaften auch eine lebendige Radiobewegung in der Arbeiterschaft, die den Rundfunk in der Weimarer Republik von Anfang an begleitet. Ihr Dachverband ist der Arbeiterradioclub, der auch eine Zeitschrift samt Bastelbeilage zum Selbstbau von Empfangsgeräten herausgibt. Der Arbeiterradioclub kämpft für mehr Arbeiterfunk, für sozialkritische Inhalte in den Programmen, für politischen Einfluss auf die Sendegesellschaften und die Absetzung der Zensur. Denn Radio ermöglicht Bildung jenseits des Hörsaals und Kultur außerhalb der Oper. Rote Techniker, wie sich viele proletarische Radiobastler nennen, sind auch auf Demonstrationen und Wahlkampfveranstaltungen der KPD vor Ort. Mit selbstgebauten Lautsprecherwagen spielen sie kommunistische Kampflieder oder eigene Schallplattenaufnahmen von Agitprop-Gruppen in Hinterhöfen. So propagieren sie ihre Vision des Arbeiterfunks auf den Straßen. Vor allem aber kämpft die Arbeiterradiobewegung für einen eigenen Arbeitersender, wie es ihn zu dieser Zeit bereits in Österreich, Holland und Chicago gibt. Sie wollen Brecht statt Wagner, Thälmann statt Ebert. Trotz Massendemonstrationen gegen die Radiozensur bleibt der Einfluss der Bewegung auf den Weimarer Rundfunk überschaubar. Auch Versuche mit illegalen Piratensendern gibt es nur kurz. Und so behelfen sich die proletarischen Radioclubs mit gemeinsamen Abhörabenden, bei denen Moskau gehört wird. Von dort sendet der Gewerkschaftssender auch regelmäßig in deutscher Sprache. Als der Rundfunk in Russland geboren wird, sitzen die Bolschewisten bereits im Kreml. Vom Glockenturm tönt zum Jahrestag der Oktoberrevolution die Internationale. Lenin ist fasziniert von der Möglichkeit einer gesprochenen Zeitung und lässt viel Geld in den Aufbau von leistungsstarken Sendemasten fließen. 1922 nimmt die Station Komintern ihren Betrieb auf. Noch im gleichen Jahr werden auch Reden von Lenin ausgestrahlt, die auf Grammophonplatten aufgezeichnet sind. Der Revolutionär erklärt den Arbeitern und Bauern die neue Sowjetherrschaft und verkündet die anstehende Weltrevolution. Die Vorstellung, dass das in Moskau gesprochene Wort in hunderte Städte und tausende Dörfer von Odessa bis Wladiwostok dringt, hat die Kommunisten in Bann gehalten. Das Radio schließt die gewaltige Union zusammen, verbindet die unendlichen Landmassen mit den Städten. Der neue sozialistische Mensch wird im Äther erschaffen. Doch trotz des großen Enthusiasmus für das elektrifizierte Wort hat der sowjetische Funk Anlaufschwierigkeiten. Das Land ist verarmt und vom Bürgerkrieg gebeutelt. Private Radiogeräte gibt es nur wenige. Man behilft sich, indem man Lautsprecher auf öffentlichen Plätzen aufstellt, die an Empfangsgeräte angeschlossen sind. Zuerst in großen Städten wie Moskau oder Kasan, später auch auf dem Land. So wird das Radiohören in der Sowjetunion für Jahrzehnte zu einer gemeinschaftlichen Erfahrung. Hunderte, manchmal tausende Menschen versammeln sich am Marktplatz, in Gewerkschaftshäusern oder Fabriken. Sie hören gemeinsam das Programm. Ob Musik, Theater, Opern oder politische Reden. Die Idee war, die Kunst und Bildung aus dem Elitären in das Volk hineinzutragen. In einer frühen Sowjetzeit ist es ein doppelseitiges Bemühen eigentlich um Bildung und um politische, natürlich sozialistische Ideen, die ins Volk getragen werden müssen. Sagt Professor Juri Murashov, Slawist und Medienwissenschaftler an der Universität Konstanz. Wo auf dem flachen Land ein Radio aufgestellt wird, da wälzt es die Dorfkultur um. Im Programm sind auch Alphabetisierungskurse für die Landbevölkerung. Menschen hören zum ersten Mal in ihrem Leben Theater oder klassische Musik. Sie pilgern zu den Radios in die Nachbardörfer. In dieser Reportage aus dem russischen Norden freuen sich Bäuerinnen über die Elektrifizierung ihres Dorfes. Am wichtigsten ist aber, die Predigt des Popen bekommt plötzlich Konkurrenz von der Stimme aus Moskau. Man kann wirklich auch eine richtige Ikonografie feststellen, wie immer wieder das christliche Kreuz oder auch der Halbmond auf der Moschee ersetzt wird durch die Antenne. Das ist richtig das Programm. Sagt Juri Murashov. Die Religion wird im Diesseits verwirklicht durch Elektrifizierung und das Radio. Das Wunder der Technik erschafft eine neue Gemeinschaft der Hörenden. So ist das Selbstverständnis der radiofizierten Bildungspolitik in der frühen Sowjetunion. Das Radio ist eine große Verheißung. Seine utopische Energie zieht auch viele Künstler in ihren Bann. Der Dichter Wladimir Majakowski etwa entdeckt im gesprochenen und über die Wellen übertragenen Wort eine neue Poetik jenseits der Schrift. Begeistert tritt er selbst immer wieder vor das Mikrofon. Hier rezitiert er das Gedicht »Hör zu«, das nach dem Sinn des Sternenhimmels fragt. Ein lyrisches Denkmal hat der Futurist Wilimir Flebnikow dem neuen Medium geschaffen. In einem Aufsatz träumt er vom Radio der Zukunft. Das Radio hat eine Aufgabe gelöst, für die keine Kirche eine Lösung hatte. Das Radio wird die unendlichen Glieder der Weltenseele zusammenschmieden und die Menschheit vereinigen. Das Radio wird zur geistigen Sonne des Landes, einem großen Zauberer und Magier. Das ist der Trick des Radios. Wenn man sich vorstellt, wie Magie funktioniert. Magie ist ja eigentlich mit den Worten die Dinge der Welt zu bewegen. Das ist ja die magische Kraft, dass mit Zaubersprüchen man die Wirklichkeit verändert. Und das Radio hat genau diesen Effekt. Das reduziert die Wahrnehmung auf das Ohr und die Kommunikation auf das Wort, auf die Kraft sozusagen des Wortes. Sagt der Medienwissenschaftler Juri Murashov. Die magische Qualität erhält das Radio, weil es technischen Fortschritt mit der archaischen Kraft des gesprochenen Wortes verbindet. Es ist Fortschritt und Mythos zugleich. Innerhalb von Sekunden verbindet es Millionen und erschafft eine Gemeinschaft, die dem Ohr mehr glaubt als dem Auge. Suggestive Kraft entfaltet das Radio auch in Amerika. Ikonisch ist sie im Oktober 1938 geworden. An einem Sonntagabend vor Halloween sendet der Sender CBS Science Fiction, eine Hörspielvertonung von H.G. Wells' Krieg der Welten. Darin geht es um einen Angriff von Marsmenschen auf die Erde. Das Stück ist so realistisch gestaltet, dass viele Hörer glauben, sie hörten einen Live-Bericht eines wirklichen Angriffs von Außerirdischen. Kurz darauf berichteten Zeitungen von einer vermeintlichen Massenpanik im ganzen Land. Auch wenn das heute bezweifelt wird, zeigt die Aufregung um den Krieg der Welten, wie sehr damals ein Radioereignis den Realitätssinn der Hörer beeinflussen kann. Die meisten US-Haushalte haben damals schon ein Radio zu Hause stehen. Es dringt in jeden Winkel des Alltags. Serien für Hausfrauen, Science-Fiction-Geschichten für Kinder, Krimis und aufwendige Hörspielproduktionen, Live-Übertragungen aus Opernhäusern und Konzerte mit Tanzmusik. Die 30er sind in Amerika das goldene Zeitalter des Radios. Kaum verwunderlich, dass erstmals auch ein Präsident das neue Medium nutzt, um den Bürgern seine Politik zu erklären. Ladies and gentlemen, the President of the United States. My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. Ob Rezession, Bankenkrise oder Sozialpolitik. In den Fireside-Chats, den sogenannten Kamingesprächen, richtet sich Franklin D. Roosevelt ab 1933 ungezwungen und direkt an ein Massenpublikum. Damit kann er nicht nur den vorwiegend konservativen Zeitungskommentaren entgegentreten, sondern er löst die Zeitung insgesamt als das führende Leitmedium ab. Eine Medienrevolution, die das Verhältnis zwischen Politik und Bürgern neu definiert. Doch die Amerikaner sind stolz darauf, dass sich der Staat ansonsten aus dem Sendebetrieb weitgehend fernhält. Anders als auf dem alten Kontinent herrscht im Radio Meinungsfreiheit. Das Programm wird in den USA nicht vom Staat und der Zensur beherrscht, sondern von der Werbung. Wie hier ein Erfrischungsgetränk wird im Radio alles beworben, was die gerade anlaufende Konsumgüterindustrie auf den Markt wirft. Reklame begleitet den amerikanischen Radiohörer fast von Beginn an. Waren die Sender anfangs noch in Besitz von Firmen wie Hotelketten, Zeitungsverlagen oder Kirchen, bestimmen ab Mitte der 20er Jahre die großen landesweiten Radionetzwerke NBC und CBS den Markt. Die allgemeine Radiobegeisterung macht On-Air-Reklame zum kommerziellen Faktor. Die Inhalte geraten unter die Regie der Werbeindustrie. Sie ist es, die Studios und Sendezeit von den großen Netzwerken mietet. Mit viel Geld wird ein aufwendiges Unterhaltungsprogramm produziert. Stets zu hören, die Reklame der Geldgeber. So trägt die Soap Opera bis heute ihren Namen, weil die Endlosserien damals von der Seifenindustrie gesponsert werden, die ihre Produkte bei der amerikanischen Hausfrau bekannt macht. Diese erfolgreiche Mischung von Demokratie und Kapitalismus ist uns heute vom Boulevardblatt bis zum Influencer zur zweiten Natur geworden. Seine goldene Ära erlebt der kommerzielle US-Rundfunk ausgerechnet während der Great Depression in den 30er Jahren. Doch gerade hier kann das Radio seine Magie entfalten. Es lässt auch diejenigen am amerikanischen Traum teilhaben, denen die Wirklichkeit inmitten der Wirtschaftskrise übel mitspielt. Während Millionen Arbeitslose gegen den Hunger kämpfen, propagiert die Reklame den Konsum als American Way of Life. Noch größer ist der Widerspruch zwischen Auge und Ohr in der Sowjetunion der Stalinzeit. Über die Manuskripte herrschen hier längst Zensur und Geheimdienst. Jede Spontanität vor dem Mikrofon ist dem Diktat der Parteilinie gewichen. Abweichler werden als Saboteure verfolgt und aus den Redaktionen entlassen. Wo immer die große Utopie Risse bekommt und von der Wirklichkeit entzaubert wird, setzt das Regime auf Terror. Und das Radio spielt dazu süße Begleitmusik. Pausenlos preist es die Errungenschaften beim Aufbau des Sozialismus und treibt die Arbeiter zu immer größeren Kraftanstrengungen an. Es erzeugt den Enthusiasmus, den die Wirklichkeit vermissen lässt. Unter Stalin hat sich das Radio verändert, sagt der Medienwissenschaftler Juri Murashov. Es wird eingesetzt, um die Kultur auf das Wort einzustimmen, dass man dem Wort Vertrauen schenkt, dem Wort glaubt, und zwar zuerst dem Wort, was dann unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit erst steuert. Und da kippt es sozusagen eigentlich in so ein ideologisches Medium um, weil das, was wir hören, bestimmt darüber, was wir dann zu sehen haben. Und da liegt die totalitäre Wende eigentlich des Radios. Die Highlights des Radiojahres sind die Live-Reportagen der 1. Mai-Feiern und der Oktoberparade. In Fabriken und auf öffentlichen Plätzen werden Massenübertragungen organisiert. Millionen Menschen hören gleichzeitig zu, als Stalin am 25. November 1936 vor das Mikrofon tritt und die Vorzüge einer neuen Verfassung für die Sowjetunion preist. Ja. Nach der Rede geht der Jubel der Anwesenden über in gemeinsamen Gesang der Internationale. Akustische Massenerlebnisse gibt es nach 1933 auch im deutschen Rundfunk. Schon am Tag, als Hitler Reichskanzler wird, ist der Fackelzug der NSDAP als Live-Reportage im Radio zu hören. Die Sender werden von Joseph Goebbels, Minister für Volksaufklärung und Propaganda, schnell auf Linie gebracht. Noch im gleichen Jahr stellt er den günstigen Volksempfänger vor, mit dem die Stimme des Führers bald in die meisten Wohnzimmer dringt. Zu hören sind endlose Propagandasendungen über Blut und Boden, die Machtergreifung, die Volksgemeinschaft, stundenlange Reportagen über Massenaufmärsche und endlose Reden von Nazi-Eliten. Allein 1933 werden 50 Hitler-Reden übertragen. Mit Schlager, Wagner und Marschmusik wird die Volksgemeinschaft auf den bevorstehenden Weltkrieg eingeschworen. Die zauberhafte Utopie des Rundfunks ist im NS-Radio zum propagandistischen Trommelfeuer geworden. Ein ausgefeiltes Werkzeug zur Lenkung von willenlosen Massenmenschen. Gesteigert wird das nur noch im Weltkrieg, in dem auf allen Seiten der Hörer als potenzielles Kanonenfutter bei der Stange gehalten wird. Aus dem Krieg im Äther ist der Krieg auf dem Schlachtfeld geworden. Wie eng in der Moderne Utopie und Gewalt, Aufklärung und Verführung beieinander liegen, zeigt die Geschichte des frühen Radios. In zwei Jahrzehnten durchläuft das junge Medium alle Extreme dieses Zeitalters. Darin ist das Radio der große Zauberer, der den modernen Massenmenschen erschafft. Und der glaubt so lange an die Magie des Ohres, bis er zu sehen beginnt. Die Augen öffnet ihm der Fernseher. Und mit dem Fernsehen endet die goldene Ära des Radios. Nicht aber die Ära der großen Illusionen. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 6. bis zum 20. November 2023. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema Kulturverfall. Nach dem Verfall der Industrie nun auch die Kultur in Deutschland. Goethe-Institute müssen schließen. Sparmaßnahme oder eine politische Entscheidung? Was steckt wirklich hinter der bevorstehenden Schließung mehrerer Goethe-Institute im Ausland? Tja, was wohl, meine Damen und Herren? Geld aus der Kultur raus und Geld in die Waffen für die Ukraine natürlich. Ab Mittwoch wird Ronaldo Gobbi einen Sprachkurs beim Goethe-Institut in Turin belegen. Der italienische Schriftsteller ist 86 Jahre alt und lehrte viele Jahre Geschichte an der Universität in Turin. Trotz des umfassenden Wissens, das der Autor in seiner langen Lebenserfahrung erlangt hat, möchte Gobbi jetzt auch die deutsche Sprache lernen. Ich will Deutsch lernen, weil eines meiner Bücher gerade ins Deutsche übersetzt wird, sagt er der Berliner Zeitung. Das erste Wort, das der Professor auf Deutsch nachgesprochen hat, war Geschichte, erklärte Gobbi. Eigentlich singt der Professor bereits seit 50 Jahren auf Deutsch. Bach, Mozart und Schubert singt der Schriftsteller am liebsten. Jedoch genüge diese Gabe nicht, um die Sprache zu beherrschen. Wenn man singt, verwandeln sich die deutschen Wörter in Musik und Noten, so Gobbi. Zuletzt sang er den Actus Tragicus, tragisches Ereignis von Johann Sebastian Bach. Die Kantate würde sehr gut zur aktuellen Lage des Goethe-Instituts passen, sagt der ehemalige Geschichtsprofessor. Das Goethe-Institut zählt 158 Einrichtungen in 98 Ländern. Jedoch sollen jetzt 9 davon geschlossen werden. Am häufigsten trifft es Institute in Frankreich und Italien. Naja, sind ja Länder, die nicht sehr wichtig sind für Deutschland. Kleiner Scherz. Ende Januar 2024 sollen die französischen Institute in Straßburg, Bordeaux und Lille dicht machen. In Italien sollen Turin, Genua und Triest bald Adieu sagen. Das Institut in Neapel soll verkleinert werden. Ich wüsste nicht, an wen ich mich wenden sollte, sagte Gobbi zur möglichen Schließung des Goethe-Instituts in Turin. In der Region Piemont würde es nach der Schließung keine weiteren Stützpunkte des Goethe-Instituts geben. Am nächsten wäre dann Mailand. Das wäre für den 86-jährigen Autor zu weit weg. Er ist wegen einer möglichen Präsentation seines Buches in Deutschland besorgt und möchte sich gerne auf Deutsch ausdrücken können. Nun ja, warum schließen mehrere Goethe-Institute im Ausland? Grund für die Schließungen seien Sparmaßnahmen und eine neue geostrategische Neuausrichtung des Netzwerks, das sein Engagement in einigen Regionen der Welt erhöhen möchte, etwa in Mittel- und Osteuropa, im Südpazifik, im Kaukasus sowie in einigen Orten der USA. Dort soll zum Beispiel der kostspielige Sitz in Washington D.C. abgebaut werden. Dafür soll ein Goethe-Institut auf den Fidschi-Inseln eröffnet werden. Die werden ja bald im Meer versinken. Tolle Strategie von Frau Baerbock. Und den Verantwortlichen, das werden wohl die Grünen sein. Es geht nicht um eine Reduzierung, sondern um eine Modernisierung unserer kultur- und bildungspolitischen Beziehungen, heißt es aus dem Auswärtigen Amt von Frau Baerbock. Frankreich und Italien würden auch nach der Reform noch Heimat der weltweit meisten deutschen Kulturinstitutionen inklusive mehrerer Goethe-Institute sein. Kurz nach der Pandemie entschied sich das Auswärtige Amt unter Frau Baerbock, die Gelder für Kultureinrichtungen im Ausland zu kürzen. Im Bundeshaushalt für das Jahr 2024 sind zudem Kürzungen auch für den Deutschen Akademischen Austauschdienst, DAAD, und die Humboldt-Stiftung geplant. Tolle Politik! Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Für das Goethe-Institut waren anstelle von 250 Millionen Euro im Jahr 2021 für 2022 zunächst nur 233 Millionen geplant. Ohne die zweckgebundenen Mittel aus dem Ergänzungshaushalt Ukraine in Höhe von 11,7 Millionen Euro. Das Jahresbudget 2023 betrug dann 239 Millionen. Der Regierungsentwurf für 2024 sieht eine weitere Reduktion um ca. 3,3% vor, also ca. 24 Millionen. Das entspricht dem Wert eines Panzers, der für die Erhaltung dieser Institute notwendig ist, sagt Giuseppe Alessandri und kritisiert dabei die Kürzungen im Kulturbereich, während Staatsgelder ohne zu bedenken in die Kriegsindustrie gesteckt werden. Alessandri ist Schriftsteller und seit 40 Jahren Goethe-Student. Er erinnert sich noch an einen guten alten Klassenkameraden in Turin. Im Jahr 1979 belegte ich einen Konversationskurs. Damals war ich 25 Jahre alt, sagte Alessandri. In diesem Kurs war auch Primo Levi Student, fügte er hinzu. Damals wussten die Kursteilnehmer nicht, dass es sich bei dem älteren Herrn mit Bart um den bekannten Autor und Holocaust-Überlebenden handelte. In seinem Werk Das fremde Handwerk 1985 schilderte Primo Levi seine Einschreibung beim Goethe-Institut. Kommen wir zur blutigen Realität. Krieg gegen Gaza, Krieg gegen Israel, Krieg der Hamas und Krieg der israelischen Armee. Krieg im Nahost. Viele Tote bei einem israelischen Angriff auf Flüchtlingslager. UN-Kritik an Mangelversorgung. Während sich die Kämpfe im Gazastreifen und der Bombenkrieg gegen die abgeriegelte Enklave weiter verschärfen, hat Israels Premier Benjamin Netanyahu internationale Forderungen nach einer Waffenruhe zurückgewiesen. UN-Vertreter und andere Hilfsorganisationen warnten jedoch, dass die Zivilbevölkerung von einer Gesundheitskatastrophe heimgesucht werde, da die Krankenhäuser mit der steigenden Zahl der Opfer nicht mehr zurechtkämen und Lebensmittel, Medikamente, Trinkwasser und Treibstoff knapp würden. Der Direktor des indonesischen Krankenhauses in Gaza erklärte gegenüber Al Jazeera, dass bei israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens mehr als 50 Palästinenser getötet und 150 verwundet wurden. Vom Innenministerium hieß es am Nachmittag, Jabalia sei von 6 Bomben getroffen worden, die jeweils eine Tonne Sprengstoff enthielten. Die Zahl der Toten und Verletzten wurde dort auf 400 geschätzt. Insgesamt wurden seit dem 7. Oktober über 8.400 Menschen getötet. Weitere 26 Lastwagen mit Lebens- und Arzneimitteln erreichten am Dienstag von Ägypten aus Gaza. Dies sei nichts im Vergleich zu den Bedürfnissen von 2 Millionen in Gaza gefangenen Menschen, kommentierte UNRWA-Chef Philippe Lazzarini. Israel erklärte, seine Streitkräfte kämpften gegen bewaffnete Hamas-Kämpfer im ausgedehnten Tunnelnetz Gazas und hätten etwa 300 Ziele angegriffen, darunter Panzerabwehrraketen und Raketenabschussrampen unter Schächten sowie militärische Einrichtungen in unterirdischen Tunneln der Hamas-Terrororganisation. Die Militanten hätten mit Panzerabwehrraketen und Maschinengewehren Feuer eröffnet. Eine Reihe von Kämpfern sei getötet worden. Laut Reuters war die Enklave erneut zudem über Nacht aus der Luft, vom Wasser und vom Boden aus bombardiert worden. Die Hamas bestätigte ebenfalls heftige Kämpfe mit Israels Bodentruppen, die demnach Verluste erlitten. Die Besatzung drängt ihre Soldaten in den stolzen Gazastreifen, der immer der Friedhof der Eindringlinge sein wird. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم نيمانسلاند صوت الحرية Zum Thema Krieg in der Ukraine schreibt Herr Reinhard Lauterbach am heutigen 1. November einen Artikel Zweifel an Zelensky. US-Bericht über wachsende Skepsis in ukrainischer Führung, siegen zu können. Bundesverteidigungsminister fordert erneut Kriegsbereitschaft der Deutschen. Die Bundesregierung rechnet wohl nicht mehr damit, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen könne. Dies geht indirekt aus mehreren Äußerungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius in den letzten Tagen hervor. Er wiederholte am Dienstag im Deutschlandfunk seine bereits zuvor im ZDF erhobene Forderung, die deutsche Gesellschaft müsse mental kriegsbereit gemacht werden. Die Deutschen müssten sich wieder mit dem Gedanken vertraut machen, das Land militärisch zu verteidigen. Im ZDF hat Pistorius am Sonntag wörtlich gesagt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen. Naja, das sind markige Worte, die kennt man ja aus der Geschichte. Der aus der Äußerung von Pistorius sprechende Militarismus ist das eine. Das andere ist aber die implizite Voraussetzung seiner Forderung, dass die bisher im Westen verfolgte Strategie des In- und Aufkosten der Ukraine geführten Stellvertreterkrieges gegen Russland womöglich nicht aufgehen könnte. Zweifel in diese Richtung verrät auch ein ausführlicher Beitrag aus Washington und Kiew, den das US-Magazin Time am Montag veröffentlichte. Demnach hält ein Teil von Volodymyr Zelenskys engster Umgebung in Kiew den Präsidenten inzwischen für abgehoben und beratungsresistent. Er habe sich in die Idee verrannt, den Krieg gewinnen zu müssen, obwohl es auf der Hand liege, dass der Ukraine die Optionen ausgingen. Der durch Insider-Informationen getragene Bericht erwähnt auch Fälle von offener Befehlsverweigerung durch ukrainische Frontkommandeure. Im Donbass sei auf einen Angriffsbefehl die Gegenfrage gekommen, womit denn? Der Armee fehlten Waffen und vor allem Soldaten. In Zelenskys Umgebung herrscht dem Text zufolge auch die Befürchtung, dass die ukrainische Bevölkerung für neue Stromausfälle und Heizungsstörungen im kommenden Winter nicht mehr Russland, sondern die unzureichende Versorgung der eigenen Führung verantwortlich machen werde. Mit anderen Worten, dass die Stimmung kippen könnte. Für den Wahrheitsgehalt der referierten Stimmungen spricht das Detail, dass Zelenskys Stabschef Andriy Yermak erst öffentlich die Lektüre des Time-Textes empfahl und seinen Post dazu wenig später, offenkundig nach eingehenderem Studium des Inhalts, wieder löschte. Am Montag hat der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu Voraussetzungen für eine Rückkehr seines Landes an den Verhandlungstisch und, so wörtlich, eine weitere Koexistenz genannt. Er sagte auf einem Militärforum in China, die westlichen Staaten müssten aufhören, Russlands strategische Niederlage anzustreben. Die Voraussetzungen für solche Gespräche seien daher noch nicht gegeben. Der russische Präsident Wladimir Putin machte am Montagabend westliche Geheimdienste für die Unruhen in Dagestan am Wochenende verantwortlich. In der zur Russischen Föderation gehörenden Nordkaukasischen Republik hatten Islamisten den Flughafen der Regionalhauptstadt Maschatschkala mit Palästinafahnen gestürmt und vermeintlich jüdische Passagiere eines aus Tel Aviv kommenden Flugzeugs bedroht. Bedroht heißt, man wollte diese Leute lynchen. Putin warf den westlichen Diensten vor, sie hätten antijüdische Pogrome anzetteln wollen. In der Ukraine wurden die Vorfälle als beginnender Kontrollverlust Russlands in Teilen des Landes dargestellt und mit der Meuterei des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin im Sommer in Beziehung gesetzt. Von der Ostfront noch einmal zurück an die Nahostfront, das Thema Nakba. Das ist das Wort auf Arabisch für Vertreibung. Konkrete Vertreibungspläne liegen vor. Das schreibt Herr Knut Mellentin in der Jungen Welt am 31. Oktober in einem langen Artikel konkrete Vertreibungspläne. Gaza, israelisches Geheimdienstpapier sieht Umsiedlung der Bevölkerung vor. Mehrere israelische Zeitungen haben am Sonntag über ein unveröffentlichtes Papier aus dem Geheimdienstministerium berichtet, das die Umsiedlung der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens in den Norden der ägyptischen Sinai-Halbinsel vorsieht. Das Gebiet ist überwiegend wüstenartig und hat eine extrem niedrige Bevölkerungsdichte von 15 Einwohnern pro Quadratkilometer. Bisher leben dort hauptsächlich Nomaden. Die Bewohnerinnen und Bewohner der palästinensischen Enklave, deren Zahl auf 2 bis 2,3 Millionen geschätzt wird, sollten dem Geheimpapier zufolge zunächst in großflächigen Zeltstätten untergebracht werden. In unbestimmter ferner Zukunft sollen vielleicht auch Wohnhäuser gebaut werden. Um die Annäherung von Umgesiedelten an die israelische Grenze auszuschließen, soll auf ägyptischem Boden eine mehrere Kilometer breite sterile Zone geschaffen werden. Das auf den 13. Oktober datierte Memorandum aus dem Geheimdienstministerium enthält, den israelischen Medienberichten zufolge, zwei weitere Optionen, die dort aber als zu nachteilig oder als unrealistisch bewertet werden. Beide setzen den Verbleib der Bevölkerung im Gazastreifen voraus. In einem Modell würde dieses Gebiet unter die Kontrolle der palästinensischen Nationalbehörde in Ramallah gestellt. Ein zweites Modell sieht die Bildung einer eigenen Verwaltung aus Einheimischen vor, die von Israels Regierung oder Militär ausgewählt werden sollten. Auf Anfrage israelischer Medien hat das Geheimdienstministerium die Existenz des Papiers bestätigt, aber seine Bedeutung bis zur angeblichen Irrelevanz heruntergespielt. Die Medien zitieren die Aussagen namenloser Offizieller. Das von Benjamin Netanyahu geführte Kabinett werde sich voraussichtlich nicht mit dem Memorandum befassen. Außerdem sei das Geheimdienstministerium nicht die Regierungsstelle, die für Entscheidungen über die Zukunft des Gazastreifens zuständig sei. Das Büro des Premierministers teilte israelischen Medien auf Anfrage mit, es handele sich bei dem Papier um Überlegungen in einem frühen Stadium, wie sie zu Dutzenden auf allen Ebenen der Regierung und der Sicherheitsdienste im Umlauf seien. Die Frage, was mit dem Gebiet nach dem Krieg geschehen soll, sei bisher in keinem offiziellen Forum Israels diskutiert worden, das zurzeit darauf konzentriert sei, das Regierungs- und Militärpotenzial von Hamas auszuschalten. Nach Bekanntwerden des Memorandums appellierte die US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation Democracy for the Arab World Now, DAWN, am Sonntag an den Kongress, ein Zusatzgesetz zum laufenden Finanzjahr abzulehnen, das unter anderem Mittel zur Unterstützung der Versorgung von Flüchtlingen aus Gaza in benachbarten arabischen Ländern vorsieht. In ihrer Begründung verweist die Organisation auf völkerrechtlich wirksame internationale Abkommen, die die Umsiedlung oder den gewaltsamen Transfer von Bevölkerungen ebenso wie die Mitwirkung daran verbieten und für strafbar erklären. Schon Anfang vergangener Woche hatten mehrere Websites über eine Studie aus dem israelischen Institute for National Security and Zionist Strategy berichtet, das dem rechtsextremen Flügel der von Netanyahu geführten Regierungskoalition nahesteht. Dort wird ebenfalls die Umsiedlung der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens nach Ägypten gefordert. Die Chancen dafür werden als einmalig günstig eingeschätzt. Es sei ungewiss, ob es eine solche Gelegenheit jemals wieder geben werde. Die Netanyahu-Regierung hält offiziell an ihrer unglaubwürdigen Behauptung fest, sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt zu haben, ohne sich aber von den Vertreibungsplänen zu distanzieren. In der Realität dient ihre Kriegsführung, die laut Verteidigungsminister Yoav Gallant noch monatelang fortgesetzt werden soll, unter anderem eindeutig dazu, die Bevölkerung in Notunterkünfte zu zwingen und das Gebiet langfristig unbewohnbar zu machen. Während die Herrschaften also ihre teuren, brutalen, unmenschlichen Kriege organisieren und finanzieren, schauen wir einmal, wie es der Arbeiterklasse und wie es den einfachen Menschen weltweit geht. Im Gazastreifen, haben wir gerade gesagt, ist die Situation für die Menschen katastrophal. Aber auch weltweit gibt es immer mehr Anlass zu Sorgen. Ein Artikel von Marc Bebenroth in der Jungen Welt vom heutigen 1. November spricht über das Thema Klassenkampf ums Quartier. Wohnkosten schießen durch die Decke. Regierungen erfüllen Rolle als Gehilfen des Kapitals. Wer zur Miete wohnt, gilt nicht als systemrelevant. Wir haben euch die Lebenshaltungskosten erhöht. Wir haben euch sogar die Mieten erhöht. Wir haben euch alles erhöht. Aber jetzt auch noch die Löhne? Das ist ein Witz, beziehungsweise eine Liedzeile aus dem Lied Sozialpartner Blues von Flo de Cologne aus dem Album Lucky Strike von 1973. Die Teuerungen infolge westlicher Russland-Sanktionen ebben nicht ab. Kosten für Lebensmittel, Energie und Unterkunft steigen und steigen. Werktätige und jene jungen Menschen, die das absehbar sein werden, müssen deutlich höhere Teile ihres Einkommens an ihre Vermieter abdrücken. Aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Vertreter der regierenden Parteien werden nicht müde zu betonen, wie wichtig die jungen Generationen für den Wirtschaftsstandort Deutschland seien, vor allem diejenigen unter ihnen mit Hochschulabschluss. Tatsächlich aber kann sich eine immer größer werdende Zahl allein wegen der Wohnkosten ein Studium nicht mehr leisten. Staatliche Leistungen für das gesamte Bildungssystem fallen allerdings lächerlich gering aus im Vergleich zu den Ausgaben für Aufrüstung und andere Wirtschaftssubventionen. Das Wirken der Klassengesellschaft auf dem Campus erklärt Sebastian Edinger. Dass es sich dabei keineswegs um auf die BRD beschränktes Politversagen handelt, zeigt Alice Favellis Blick auf die USA in der Beilage der Jungen Welt. Dort sieht sich eine ganze Generation vor die Wahl gestellt, bei den Eltern zu bleiben, auf beengtem Raum, mit anderen Leidensgenossen zu leben oder obdachlos zu werden. Der gleichzeitig enorme Leerstand infolge massenhafter Zwangsräumungen gehört zu den Widersprüchen des kapitalistischen Systems. In diesem kapitalistischen Mietdschungel und Chaos kommt den politisch Verantwortlichen vor allem eine Rolle zu. Sie müssen die Profite des Immobilienkapitals absichern. Da verwundert es wenig, dass Hamburgs SPD-geführter Senat sein selbstgestecktes Ziel beim sozialen Wohnungsbau krachend verfehlt, wie Christian Stemmler berichtet. Damit lässt sich schließlich kein Geld verdienen. Henning von Stolzenberg sprach für seinen Beitrag in der langen Sonderbeilage der Jungen Welt mit Aktiven vom Bündnis Bezahlbarer Wohnraum Düsseldorf. Denn auch in der Stadt mit dem gegenwärtig wohl größten Nachfragedruck bei Mietwohnungen setzen die politischen Vertreter der herrschenden Klasse auf privates Kapital. Ein Grund: der marktradikal umgebaute Staat kürzt bei der Daseinsvorsorge für die vielen und hält seine schützende Hand über die Vermögenden. Das zeigt sich auch anhand des diesjährigen Wohnungsgipfels der Bundesregierung von SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen, wie Klaus Fischer berichtet. Die Ampelkoalition überlässt in der Krise allerdings das Baukapital zunächst sich selbst, will keine Milliardensubventionen fließen lassen. Die böse Überraschung: Konzerne vertagen Wohnneubauten, bis die Bilanz wieder stimmt. Da die Regierenden, wie der Artikel fortfährt, keine Pläne verfolgen, die der lohnabhängigen Klasse nützen, muss diese selbst in Aktion treten, auch wenn das einem sakrosankten Recht auf Privateigentum an Produktionsmitteln und Infrastruktur entgegensteht. Das zeigt das Beispiel einer gut organisierten Hausgemeinschaft in Berlin-Mitte. Wie der Gewerkschafter Christoph Meyer berichtet, hat die dortige Bezirksverwaltung kein Interesse daran, ihr Vorkaufsrecht geltend zu machen. Das Wohnhaus sei noch nicht verfallen genug, um in die öffentliche Hand überzugehen. Jener Unwille, vorhandene Instrumente gegen das Kapital in Stellung zu bringen, verheißt nichts Gutes für die Vergesellschaftung der Bestände großer Konzerne. Wie dies in Berlin praktisch umgesetzt werden könnte, dazu hat die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen dieses Jahr einen konkreten Plan vorgelegt. Sandra Schönlebe hat sich das umfassende Konzept genauer angeschaut und kann diesem einiges abgewinnen. Doch am Ende gilt mit Bertolt Brecht: Wo Häuser leer stehen, während Menschen ohne Bleibe sind, wird das denen nicht auf ewig passen. Presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito

Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 6. bis zum 20. November 2023. U-Bahn-Kontrollen. Nun gibt es natürlich Leute, die sehr, sehr arm sind, die nicht bis zum Monatsende kommen und die sich in die U-Bahn schmuggeln, ohne zu bezahlen. Kann man verstehen. Die Metro von Barcelona begann Ende vergangener Woche eine intensive Kontrollaktion in öffentlichen Verkehrsmitteln, um Schwarzfahren und Betrug zu unterbinden, wie die TMB sagt. Die TMB, das ist die Transport Metropolitans de Barcelona, die Verkehrsgesellschaft. Die Kontrolleure werden sowohl in den Zügen als auch in den Verbindungs- und Zugangstunneln zu den Bahnsteigen auf die Passagiere lauern. Im Jahr 2019 bezifferte die TMB die wegen Schwarzfahrens entgangenen Einnahmen auf 9,5 Millionen Euro, was etwa 3,5% der Gesamteinnahmen durch den Fahrscheinverkauf entspricht. Die TMB definiert ihre Kontrollaktionen als Kampf gegen den Fahrscheinbetrug. Eine Meldung aus dem katalanischen Labyrinth, das ist ja wieder erwacht durch die Karambolage im spanischen Parlament nach den Wahlen vom 23. Juli. Zur Wiederwahl von Herrn Pedro Sánchez von der PSOE als Präsident des Landes fehlen die Stimmen der Independentismo-Parteien. Diese, besonders Junts per Catalunya, kommen nun täglich mit neuen, zum Teil grotesken Maximalforderungen. Der letzte Knüller auf diesem Gebiet ist nun die Forderung des Justizflüchtlings, den nennt man jetzt nicht mehr so, der ist jetzt ein ernstzunehmender Partner, und abgesetzten Ex-Präsidenten der Generalitat, Carles Puigdemont, dass Spanien sich gefälligst bei ihm entschuldigen solle, weil ihm derart großes Unrecht angetan wurde. Er wollte ja nur ein Land abspalten. Derlei Wortgeklingel hören wir jetzt täglich aus Brüssel. Wo es aber ernst wird, ist beim Geld. Es geht nämlich um viel Geld. Um immense Sachwerte, um nichts weniger als den katalanischen Regionalverkehr mit seinem gewaltigen Schienennetz, die sogenannten Rodalies. Die Forderung lautet seit Jahren, den Regionalverkehr der Züge der katalanischen Landesregierung zu übergeben. Die Hoheit sozusagen abzutreten, staatliche Hoheit auf einem strategischen, ja, Sektor. Bisher sind die Rodalies Eigentum, wie gesagt, des spanischen Staats, wie das in den meisten Ländern der Welt ist. Drei Probleme gibt es hier. Die Übergabe bedeutet einen gewaltigen Besitz an Schienenstrecken, Bahnhöfen, Zügen, Lokomotiven, Hochleitungstrassen und so weiter abzugeben. Die katalanischen Sozialisten, die PSC, erklärte vor zwei Wochen, dass der Staat diesen Besitz an Fuhrpark und Strecken nicht aufgeben wolle, denn sie sei untrennbar mit anderen Regionen verknüpft. Betreffe also andere Regionen außerhalb Kataloniens, sowie Frankreich natürlich. Die Hoheit über das Zugnetz müsse beim Staat bleiben. Zweites Problem sind die Finanzmittel für Neuinvestitionen im katalanischen Zugstreckennetz. Die Katalanen fordern hier seit Jahren gewaltige Summen. Im Moment zum Beispiel die unglaubliche Summe von 4 Milliarden Euro vom spanischen Staat. Man habe das ausgerechnet. Laut einem Bericht der Generalitat fehlten 3,5 Milliarden nicht vorgenommene Neuinvestitionen seit 2010. Dieses Geld wolle man haben. Zudem natürlich neue Investitionen. Dritter Streitpunkt ist ein von Katalonien geforderter Zahlungsmechanismus zur Kompensierung. Also wie gesagt, zusätzliche Geldmittel für die Rodalies. Es geht also, wie ich gesagt habe, um astronomische Summen. Hält man sich nun aber die Privatisierungslust der katalanischen Regionalpolitiker links wie rechts vor Augen, dann stellt sich die Frage, was bei einer zukünftigen Übergabe, einer theoretischen Übergabe des Schienennetzes, des Schienenverkehrs an diese Leute auf die Benutzer in Katalonien zukäme, auf die Fahrgäste. Private Zuggesellschaften, von Spezies der Politiker geleitet, da werden dann schnell Firmen gegründet, mit den bekannten Verschlimmerungen für die Bürger, wie das aus anderen Ländern bekannt ist, wo ja öffentliche Verkehrsmittel privatisiert wurden, etwa in England. Da gibt es Unfälle und es bewegt sich nicht viel. Außerdem, welcher Staat würde sich freiwillig der strategischen Infrastruktur berauben? Sehr kompliziert das Ganze. Niemandsland. Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM, 91.4 en Barcelona. Tod im Seuchenlabor. Francesc Llorens, der Arzt, der im Bellvitge-Krankenhaus als Wissenschaftler in der Creutzfeldt-Jakobs-Forschung tätig war, habe nach Angaben der Klinikleitung keine Befugnisse gehabt, um mit Prionen zu arbeiten. Frank Llorens starb im Juli 2022 in Barcelona infolge einer Infektion durch das Prion. Das ist ein infektiöses Protein. Bisher ist ungeklärt, wo Llorens die Forschungsarbeiten durchgeführt hatte, die zu seiner Ansteckung und dann später zu seinem Tod geführt haben. Offenbar hatte Llorens in einem kleinen Privatlabor außerhalb seiner Arbeitszeit in Bellvitge Forschung mit dem gefährlichen Prion betrieben. Jedenfalls hat der Fall Llorens die Fachwelt und die Gesundheitsbehörden hier in Katalonien in Alarmbereitschaft versetzt. Immer mehr Arme und Bedürftige in der Stadt, Notstand bei den Lebensmitteltafeln. Die Bank des Aliments, die solidarische Organisation, die gratis Lebensmittel an Bedürftige verteilt, sucht für die kommende Novemberkampagne noch 18.000 Freiwillige hier in Katalonien. Sie verteilt an 240.000 Personen Lebensmittel, die aus Spenden bestehen. Die vom Europäischen Sozialdienst ausgegebenen Lebensmittelkreditkarten erreichen laut Angaben der Organisation Bank des Aliments lediglich 10% der bedürftigen Familien. Dieses für 2024 vorgesehene System bringt das gesamte Verteilerverfahren in Gefahr. Es wird nämlich gekürzt um 20%. Man will in diesem November mit 18.000 zusätzlichen Helfern so viele Lebensmittel einsammeln, dass man zumindest bis April nächsten Jahres hinkomme, so erklärte eine Sprecherin von Bank des Aliments, Frau Elisabeth Villadomiu. Barcelona, Stadt der Gewalt. Paradoxerweise hat der Bau eines Stadtgartens vor 6 Monaten zu unerwarteten Gewaltproblemen geführt. Vor der San Francesc Xavier-Schule im Poble Sec wurde der Verkehr beruhigt und eine Art Sitzmobiliar und urbane Gartenstruktur angelegt. Nun stellte sich heraus, dass genau an diesem schönen Örtchen Schlägereien, das Herumlungern von Drogenfreaks mit den bekannten Folgen von Schmutz und Verwahrlosung zugenommen haben. Statt ein friedliches Örtchen ohne Autoverkehr für die Nachbarschaft zu schaffen, so ein Sprecher der Stadt, sei hier ein Konfliktherd entstanden, mit dem man nicht gerechnet hatte. Man werde jetzt das Gesamtkonzept überdenken müssen. Genau an diesen Orten breiten sich die gefürchteten Botellones aus. Sogar Messerangriffe seien vorgekommen, so ein Sprecher der Stadt. Offenbar schreitet der Zivilisationsverfall unweigerlich voran. Die Anwohner rufen fast täglich die Polizei. Sie fühlen sich bedroht und können ihren Kiez nicht mehr genießen. 50.000 Euro hatte der Umbau der urbanen Struktur gekostet. Presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Deddy Niemandsland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Contrabanda, lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. Thema Meinungsfreiheit. Der als Valtonyc bekannte Rapper, ein gewisser Herr José Miguel Arenas Beltrán, ist nach 5 Jahren Aufenthalt in Belgien nach Spanien zurückgekehrt. Genau wie sein Vorbild Puigdemont war er Justizflüchtling. Valtonyc hatte ein Verfahren wegen Volksverhetzung, Verherrlichung von Terrorismus und Beleidigung der spanischen Krone am Hals. Die Delikte gelten nun als verjährt, der Haftbefehl gegen den aus Mallorca stammenden Rapper wurde zurückgezogen. 5 Jahre ist die Verjährungsfrist im spanischen Strafrecht für Gefängnisstrafen unter 5 Jahren bei den oben genannten Delikten. Der Rapper ist intimer Freund, wie gesagt, des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont, der als Justizflüchtling seit 6 Jahren in Waterloo bei Brüssel in einer geräumigen Villa lebt, wo er wie ein Staatsmann im Exil Hof hält und Erklärungen abgibt. Er hat mit diesem Valtonyc etliche Pressekonferenzen gemeinsam gegeben. Valtonyc war durch seine extremen Aufrufe zum Lynchen von spanischen Politikern und Polizisten aufgefallen. Achtung, von spanischen, nicht von allgemeinen Politikern oder Polizisten, und hatte sich so die Gunst der Separatistenführer verdient. Nun ist er zurück und gibt wiederum neue Pressekonferenzen unter den Seinen. Königinnen der Herzen. Zwei Frauen ragen in diesen Tagen in allen Medien hervor. Leonor die Erste und Ayetana Bonmatí die Allererste. Prinzessin die eine, Fußballerin des Jahres und Weltmeisterin die andere. Zwei Königinnen der Herzen, auf die Funk, Presse und Fernsehen sich voller Freude stürzen. Denn beide verbreiten Glanz und Licht in diesen finsteren Zeiten. Während Leonor die Erste aufgrund ihrer königlichen Abstammung automatisch in den Rang einer Prinzessin und möglichen zukünftigen Königin hinaufwächst, hat das Mädchen aus der katalanischen Provinz, Ayetana Bonmatí, sich ihren Rang als Weltmeisterin durch eigene Verdienste erworben. Während Ayetana, die allererste, weiter in ihrem Dorf in San Pedro de Ribas lebt, lebt Leonor die Erste im Moncloa-Palast und allen weiteren Dutzenden Schlössern und Sommerresidenzen des spanischen Königshauses. Ayetana, das Mädchen aus dem Volk, Leonor, die 18-jährige Prinzessin von blauem Blute, so fern vom Volk wie die Prinzessin auf der Erbse. Ayetana hat den goldenen Ball, El Balón de Oro, als Fußballerin des Jahres erhalten. Leonor das goldene Zepter der Krone Spaniens im Jahr 2023. Am heutigen 31. Oktober schwört Leonor im spanischen Parlament auf die Verfassung. Am 30. Oktober, gestern, nimmt Ayetana die allererste in Paris den Ballon de Oro entgegen, als höchste Fußballauszeichnung in Europa. Die eine stammt aus einem selbsternannten korrupten Herrschergeschlecht. Leonors Großvater, König Juan Carlos, ist vor allem durch seine Korruptionsaffären, Prostituiertengeschichten und Geldgeschäfte, Waffengeschäfte mit Diktatoren hervorgetreten. Ayetanas Familie ist eine hart arbeitende Unterschichtsfamilie, die es nicht leicht hatte. Ayetana spielt in einem Verein, dem FC Barça, der in den letzten Jahren ebenfalls durch Schiedsrichterkäufe, Veruntreuung von Geldern und Bestechung hervorgetreten ist. Zwei Welten, zwei Frauen, beide mehr oder weniger bewusst, welche Rolle sie in dieser Gesellschaft spielen. Thema Wohnhölle Barcelona. Ein Wohnblock mit über 1000 Mietwohnungen, die alle derselben Immobilienfirma gehören. Ein kleines Stadtviertel, Barrio, mit billigen Wohnhäusern, in welche die Behörden die Bewohner der Hütten zu Beginn des 20. Jahrhunderts umsiedelten, weil der Montjuïc für die Weltausstellung 1929 neu bebaut wurde, jetzt im Besitz der Stadt, Barcelona. Oder Altbauwohnungen, klein und heruntergekommen. All dies, was ich gerade aufgezählt habe, findet man im Stadtviertel Raval hier in Barcelona, wo 47.000 Anwohner auf wenig mehr als einem Quadratkilometer Stadtfläche leben. Doch dazwischen sind auch prachtvolle Stadtpaläste. Raval und Ciudad Vella sind Stadtbezirke, in denen die Mietwohndichte im Vergleich mit Gesamtspanien am höchsten ist. Barcelona ist mit 31% Mietwohnraum gegenüber 61% Eigentumswohnungen die Stadt in Spanien mit dem größten Mietwohnungsanteil. Gefolgt von Girona mit 30,9% bzw. 64%. Zum Vergleich, in Madrid ist das Verhältnis 24% zu 70,2%. Doch wo man auch hinschaut, die Wohnraumpreise klettern ohne Unterlass nach oben. Besonders hart ist die Lage am Wohnungsmarkt im Raval, im am dichtesten bevölkerten Bezirk in ganz Barcelona mit 47.000 Anwohnern, wie ich gerade gesagt hatte. Hier sind die Straßen immer voller Leute. 51% der Anwohner sind Migranten, meist aus Pakistan, Bangladesch oder den Philippinen. Der Bezirk hat 1832 Gebäude, 906 von ihnen sind älter als 125 Jahre. Hier wohnen die Armen der Allerärmsten, viele mit weniger als 8000 Euro Einkommen im Jahr. Carmela Turo vom Red Vecinal del Raval, einem Nachbarschaftsverein, erklärt die Situation im Raval so. Hier im Viertel kommen zwei gegensätzliche Realitäten zusammen, die Armut und die Gentrifizierung. Immer mehr Wohnungen werden zu Touristenapartments umgebaut, besonders in Rambla-Nähe. Rentner mit alten Mietverträgen gibt es hier noch. Migranten und gut betuchte Ausländer kommen her und kaufen den Wohnraum. Außerdem gibt es die Investitionsfonds aus dem Ausland, die Gebäude und Wohnungen kaufen und zu Spekulationszwecken zum Teil leer stehen und verkommen lassen. Viele dieser Spekulationswohnungen werden zu Narcopisos. Miguel Ángel Lozano vom Mieterverein fügt hinzu, ein Viertel des Wohnraums im Raval ist Eigentum von Großeigentümern, das heißt Besitzern mit mehr als 10 Wohnungen. 1200 Wohnungen sind Sozialwohnungen im Raval. El Clásico, der Klassiker in diesem Herbst. Lange Gesichter bei Mick Jagger und Co. auf der Tribüne im Olympiastadion auf dem Montjuic beim Klassiker gegen Erzfeind Real Madrid. Trotz besserem Spiel mit guten Chancen unterlag der FC Barça vor heimischer Zuschauerkulisse mit 1:2 durch zwei Tore des Real-Neuzugangs Jude Bellingham. Über eine Stunde dominierten die Männer von Xavi Hernandez das Spielgeschehen. Mick Jagger lachte noch fröhlich. Barça führte 1:0. Doch dann kam die 69. Minute. Ausgleich. Und ach, welch ein Hohn. In der 92. Minute, schon in der Nachspielzeit, kam das Siegestor für die Truppe von Ancelotti. Jagger und 45.000 Barça-Fans guckten doof in die Röhre. So ungerecht ist Fußball. Auch die 80 Meter lange Stones-Zungenflagge verfehlte offensichtlich ihre magische Wirkung. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure. Essen und Trinken in der Gastro City Barcelona. Der Durchschnittspreis für ein Essen im Restaurant ist mit durchschnittlich 14,7 Euro in Barcelona der höchste im spanischen Städtevergleich. 13,2 Euro ist der spanische Durchschnittspreis für ein Menü. Das sind 12,6 Euro mehr als im Vorjahr 2022. Am billigsten ist ein Mittagessen in Sevilla, 12,3 Euro. Noch einmal das Thema Regionalverkehrsnetz Rodalies hier in Katalonien. Wir hatten ja gerade ziemlich ausführlich darüber berichtet, dass die Übergabe dieses Netzes zum Streitpunkt mit den Separatisten geworden ist zur Amtseinführung von Sanchez. Die Serie von Zwischenfällen, Verspätungen und Ausfällen von Zügen reißt nicht ab. Im vergangenen Jahr waren es 831 Zwischenfälle. Die Generalitat von Katalonien, sowohl über ihre Parteien Junts und ERC als auch über ihre Politiker, lässt keine Gelegenheit aus, um der spanischen Zentralregierung die Schuld für all dieses Elend zu geben. Seit Jahren ist die Frage des Zugverkehrs in Katalonien ein politisches Wurfgeschoss der Independentista-Parteien. Seit dem 23. Juli gibt es nun schon 15 Tage hintereinander mit Zwischenfällen im Regionalzugverkehrsnetz. In diese Zwischenfälle sind nicht eingerechnet Kabeldiebstahl, Selbstmorde auf der Schiene oder Vandalismus in Zügen und auf Bahnhöfen. Über 108 Millionen Reisende nutzen jedes Jahr die Züge in Katalonien. Die Infrastruktur ist veraltet, viele Züge sind ständig überfüllt. Protest Stadt Barcelona. Viele tausend Personen protestierten am vorvergangenen Wochenende, Samstag, dem 21. Oktober, gegen die Angriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen. Mehr als 200 Organisationen hatten zu dieser Demonstration aufgerufen. Vor der Demo besetzte eine Gruppe von Linkskatalanisten und Pro-Palästina-Aktivisten ein Hotel im Zentrum von Barcelona, das im Besitz eines israelischen Staatsbürgers ist. Eine Art Kollektivschuldbezichtigung also. Als wären alle Israelis weltweit automatisch schuld am Bombenkrieg auf Gaza, nach den Massakern an 1400 Israelis durch die Hamas am 7. Oktober. Unsere letzte Meldung betrifft die Kultur bzw. das Kino und es ist eine gute Meldung. Die gute Nachricht für Freundinnen und Fans der Kinokultur. Das Texas-Kino in Gracia, katalanische Kulturlegende, ist wieder auferstanden aus den Ruinen der Pleite. Mit Verzögerung von einem Monat und einem Haushalt von 606.000 Euro hat der neue Großkinoraum Espai Texas in der Calle de Bailén 205 wieder eröffnet. Es gibt ein Kino, ein Theater und ein Café. Das Café gab es vorher noch nicht, das Theater auch nicht. Die offizielle Eröffnungsgala wird allerdings erst am 16. November stattfinden. Zwei der früheren Kinosäle wurden zu einem großen Theatersaal vereinigt mit 200 Sitzplätzen. Hier sollen Produktionen von Kleinbühnen der Stadt aufgeführt werden, um ihnen mehr Projektion zu bieten. Anna Rosa Thiskeya, die ist Veteranin der Theatergruppe Dagol Dagom, äußerte in der Pressekonferenz: Wir setzen auf Theatergruppen, die von hier sind und die katalanische Handschrift tragen. Künstlerische Qualität schließt Unterhaltung nicht aus. Wir verzichten auch nicht auf Kommerzialisierung. Gut, soweit das Theater. Dann zum Kino. Wir werden wieder ein gutes Kino mehr hier in der Stadt haben. Und natürlich ein Theater, das direkt mit dran gebaut ist. Dank einer unglaublichen Sponsorenaktion. Neben der Mitbegründerin Thiskeya sind bei diesem neuen Kulturabenteuer dabei die Filmproduzentin Isona Passola, ihr Sohn Juan Teixidó und die Mannschaft von Flyhard Producciones sowie die Kooperative BARC. Nun wird sofort einiges Sehenswerte auf das Texas-Publikum zukommen. Auch hier setzt man sowohl auf Blockbuster als auch auf anspruchsvolleres Autoren- oder Unterhaltungskino, immer mit katalanischen Untertiteln im Originalton, in Originalversion. Zwei Säle hat das Kino, einen mit 161 Plätzen und der zweite hat 66 Butacas, also Klappsessel. Samstags und sonntags wird es Matinee-Vorführungen an Vormittagen geben für Familien. Und sogar Indiana Jones auf Katalanisch wird es geben. Also Leute, hingehen, das Texas-Kino ist zurück. Calle Bailén, ganz oben in Gracia, Haus Nummer 205. Das Wetter hier in Barcelona, ein bisschen kühl ist es geworden, Gott sei Dank. Es hat jetzt ein paar Mal hintereinander, ein paar Stunden geregnet. Das ist auch sehr schön und wir haben jetzt einen wundervollen Herbst. Mittags aber immer noch meistens Sonne und die Temperaturen steigen dann auf weit über 20 Grad. Sie hören Niemandsland, 91.4 FM, auf Contrabanda in Barcelona. Jo! Oh, diese Woche gab es doch keinen Platz mehr für den Kinoblog. Dafür gibt's nächste Woche einen längeren Kinobeitrag. Ich verabschiede mich. Machen Sie's gut. Bis in zwei Wochen. Ihr Detlef Jeskatz, Niemandsland 91.4 FM, Kontrabanda in Barcelona. Yo, agur. Tschüss.